Was ist denn? Ah, tragt es nur rein. Sie werden nicht die Letzten sein. Wenn die einmal ins Trinken kommen. Ist doch ein guter Herr, was der alles springen lässt für seine Gäste. Wer sagt denn, dass er nur für die Gäste gehört? Er denkt schon selber auch sein unendliches Quantum. Ist doch immer so übel gelaunt dabei. Unverständlich bei dem Wein. Das versteht sie nicht. Er hat ein zerrissenes Gemüt, da rinnt der Wein durch. Kann nicht in den Kopf steigen. Es kümmert sich nicht um Sachen, die euch nicht angehen. Schatz zum Servieren. Das Gemüt. Bei dem gehört. Das ist schon stark, ja? Wenn es noch herauskommen, die ganzen Gäste, und der Herr sieht, dass der Altar noch kein Gegner hat, bring ich wieder zu ihm. Was ist denn das? Ein Achsel. So ein eisernes Klander wiegt über 7 Lot. Na endlich. Ich glaube, der Herr Gluthammer lässt ihn sitzen. Von unserem Ort bis da herüber ist über eine halbe Stunde, wenn man leer geht. Jetzt, wenn man so ein Gewicht trockt und ein paar Mal einkehren muss, ist ein halber Tag weg. Man weiß nicht, wo er hinkommen ist. Ja, das Einkehren hat mich auch schon oft in der Arbeit geniert. Ja, wir werden gleich fertig sein. Ja. Nuss! Das Ah! Ui! Das war ein völlig schauerliches Gefühl, wenn man so über die Altan ins Wasser hinunterschaut. Ja, das Wasser ist halt einmal ein schauerlicher Anblick. Oh! Und was da draußen für ein Zug hat? Wir sind. Und dem Zug hat der Fluss so das Reißen gekriegt. Das Ding schießt, als wie ein Wasserfall. Also ich hätte ja eher das Fenster des Nova zumachen lassen. Unser Herr aber lässt zu einer Tür ausbrechen und einen Altan bauen. Wegen der Aussicht. Na ja. Lauter so verrückte Gusten. Wir werden gleich. Oh, Freund! Was fällt ihm denn ein, da so einen Lärm zu machen? Da drinnen ist Tafel. Ja, ich glaube, da muss ich Anton für ein eisernes Klander pickt man mit einem Heftbrust an. Da darf jetzt durchaus nicht klopft werden. Ja. Dann lassen wir es halt stehen. Ja. Auf später. Da geht's lustig zu. Er ist ein Fidel näher haben. Ja, seine Gäste sind Fidel. Aber er, keine Spur. Muss jetzt nachschauen, ob es keinen frischen Champagner braucht. Die reichen Leute haben halt doch ein göttliches Leben. Den einen Teil vertrinken's, den anderen Teil verschnabulieren's, ein paar Teil verschlafen's, den größten Teil verunterhalten's. Schad, ich hätte zum Reichtum viel Anlag gehabt. Wenn sich so ein Millionär meiner angenommen hätte, hätte mich ausgebildet, hätte mir mit der Zeit das Geschäft übergeben, aus mir hätte was werden können. Da werde ich den gnädigen Herrn finden, haben's gesagt. Was? Ist möglich, Meister Kluthammer? Geduld! Ich hab noch nicht den rechten Schlüssel zum Schloss der Erinnerung. Ich bin's! Die kartkopfische Kathi! Ja, richtig! Die Kathi! Was macht denn mein alter Freund Kratkopf? Was wird er machen? Böse ist auf den Meister Kluthammer. Was? Dass er sich seit anderthalb Jahren nicht daheim sehen lässt. Und da hat er recht. Fiegelsdorf ist da wirklich nur 4 Stunden weit von der Stadt. Ja, ich bin ja nicht mehr in der Stadt. Na? Nein. Ja. Wie kommt denn die Jungfer Kathi daher? Willst das Bachgeld von Freund Krautkopf dem gnädigen Herrn überbringen? Muss ich nicht immer nur Gänge für einen Vettern machen? Kann denn ich nicht meine eigenen Angelegenheiten haben? Ich kenne ja die eigenen Angelegenheiten der Jungfer Kathi nicht. Um eine Zahlung handelt es sich aber doch, das hat der Meister erraten. Der gute, gnädige Herr von Lips, er hat mir aus der Taufe gehoben. Na, das kann so schwer nicht gewesen sein. Meine Mutter hat einmal gedient im Haus, wie noch der alte Lips, der Fabrikant, gelebt hat. Wie dann der junge Herr die vielen Häuser und Landgüter gekauft hat, das Pachtgut vom Vetter Krautkopf war auch dabei. Da habe ich und meine Mutter uns gar nicht mehr in seine Nähe getraut, als noblen Herrn. Aber vor 3 Jahren, wie es uns gar so schlecht gegangen ist, die Weißnäherei wird zu schlecht bezahlt. Wie überhaupt die weiblichen Arbeiten. Wenn man selbst marschant Mut war, kann man das am besten beurteilen. Das schon, aber ein Schlossermeister wird nicht viel davon verstehen. Oh, ich war auch marschant Mut. Hört's auf mit dem Spaß. Das ist furchtbarer Ernst. Ich war marschant Mut. Im Verlauf der Begebenheiten wird das alles klar werden. Da bin ich aber neugierig drauf. Na, erzähl erst deine Geschichte aus. Die? Ist schon so für es aus. Aber wie es uns so schlecht gegangen ist. Die Mutter war krank. Da bin ich zu meinem Herrn Gödel gegangen und habe mir 100 Gulden zu leihen genommen. Und er hat's mir an der Stelle gegeben und hat gelacht, wie vom Zurückzahlen geredet hat. Meiner Frau Mutter habe ich aber noch auf ihrem Totenbett versprechen müssen, recht fleißig und sparsam zu sein und auf die Schuld ja nicht zu vergessen. Und das habe ich auch gehalten. Ich bin nach dem Tod der Frau Mutter zum Vetter Krautkopf gekommen und da habe ich gearbeitet und gearbeitet und gespart und gespart und nach 3,5 Jahren waren die 100 Gulden erübrigt. Und jetzt bin ich da beim Herrn Köthen. Schulden zahlen! Schulden zahlen? An sowas denke ich gar nicht mehr. Kann der Meister so reden? Als ordentlicher Handwerksmann und Meister. Was, Meister? Bin seit 5 Monaten wieder Gesell. Und nur mit Krebsaugen blicke ich auf meine Meisterschaft zurück. Ist möglich? Mama, marschant Mut war, ist alles möglich. Das ist aber das Unbegreifliche. Im Verlauf der Begebenheiten wird das alles klar werden. Habe mich verliebt. Jetzt sind es bald 2 Jahre in eine Putzerin. In eine reine, schneeblühweiß gewaschene Seele. Aufs Waschen scheint der Herr große Stücke zu halten. Hab's noch keinen Samstag unterlassen. Dass ich also weiter so, sie hat mir angeredet, ich soll ja die Marschantmoderei lernen lassen. Ich hab's also gleich in die Lehre gegeben. Und in 2 Monaten hat sie alles im kleinen Finger gehabt, was man von einer Mamsell nur verlangen kann. Und so war sie Mamsell. Da stirbt die alte Marschantmut. Das Heiraten ist uns von Anfang immer im Kopf gesteckt. Also hat's mir zugeredet, ich soll ja das Geschäft von der toten Madame kaufen. Für 4.000 Gulden war es zu haben, 2.000 habe ich gleich bar ausbezahlt. Und so war die meinige. Madame, nur das Heiraten hat noch gefehlt. Zur vollständigen Glückseligkeit. Da. sie wird doch nicht Sturm sein. Im Verlauf der Begebenheit wird das alles klar werden. Die Hochzeit war bestimmt. Mein blauer Frack gewinnt. Das Brautkleid fertig. Das Frack entbiegelt. Die Kiste eingeladen. Person a zwei Gulden. Ohne Wein. Na, gescheit. Gescheit, Herr Kluthammer. Den Tag vor der Hochzeit gehe ich zu ihr. Sie war aber nicht zu Hause. War sie eine Freundin vom Spazierengehen? Im Laufe der Begebenheiten wird das alles klar. Sie ist von dem Tag an nicht mehr zu Hause gekommen. Ich hab's gesucht, ich hab's gemüht. Ich hab's wohl austrommeln lassen. Aber es darf ja nur ein Feuerwerk ausgetrommelt werden in der Stadt. Mit einem Wort, das war alles umsonst. Ich war Strohwitwer, bin Strohwitwer verblieben. Und das Stroh bringe ich in der Welt nicht mehr aus dem Kopf. Mein Gott, man muss sich gar viel aus dem Kopf schlagen. Wo sowas bleibt. Und dann die Folgen. Das Geschäft war einmal gekauft. 2000 Gulden wurde ich darauf schuldig, denke ich mir, zu was brauche ich zwei Gewerber? Das Gescheiterste ist, ich verkaufe eins. Also habe ich die Schlosserei verkauft und bin Marschand Mot geblieben. Das war aber auch ein Gedanke. Das wäre kein schlechter Gedanke gewesen, aber man war ungerecht gegen mich. Die Kundschaft hätte gemeint, ich habe keinen Geschmack, weil ich alles in Schwarz und Hochrot habe arbeiten lassen. In einem Mord in kürzester Zeit war ich nichts als eine zugrund gegangene Marschand Mot. Und um meinen Gläubigern aus dem Gesicht zu kommen, habe ich müssen aufs Land, als Schlosser gehen. Das ist der vollständige Verlauf der Begebenheiten, wie er sich hintereinander verlaufen hat. Oh, meine Mathilde. Der Sohn war eine Undankbare. Es ist gar nicht wert, dass sich der Herr Kluthammer kränkt um sie. Ja, sie liebt mich! Ist offenbar mit Gewalt fortgeschleppt worden! Wird wo als Gefangene festgehalten! Und hat keine andere Idee, als in meine Arme zurückzukehren. Da gehört sich aber schon ein starker Glaube dazu. Oh, wenn ich alles so gewiss wisst, Jungfer Kathi, wenn ich den Rauber so ausfindig zu machen wisst, dann geht's schlecht. Der wird auf Schlosserisch in die Ohren genommen. Na, Mann, denkt er ja nur, dass ich kein Rauber bin. Nimm's mir's nicht übel, aber wenn ein Schlosser in die Aufholung kommt, der Leutl macht's, was fort kommt, unser Herr kommt gleich mit den Gästen heraus. Das ist gescheit. Ich kann also jetzt sprechen mit dem gnädigen Herrn. Beileibe nicht, das wäre jetzt höchst ungelegen. So werde ich halt draußen warten. Geht Jungfer im Garten spazieren. Meine Arbeit mache ich euch später. So freilich. Um die Karte. Die Mathilde ist verloren, aber ihn werde ich zu finden wissen. Den Mathilden-Schnipfer. Und dann werden wir was erleben von einer nagelneuen Zermalmungsmethode. Ah! Probiert sie mit uns was wollt, aber nicht an meinem Arm! Nehmt's was nicht übel. Aber es gibt Momente, wo der ganze Schlosser in mir erwacht. Und dann merkt man keine Spur, dass ich jemals Marschand Mot gewesen bin. Das Gesicht, was er macht. Ich gehe. Ich hab's jetzt ein Anzug, da ist Licht und da ist Dunkel, die Frack und die Pantalon, alles von Gunke. Wer mich anschaut, dem kommt mir das gewiss nicht in Sinn, dass ich trotz der Garderobe zerrissener bin. Merke mir, dies zerrissen, da ist alles zerstückt, und ein zerrissenes Gemüt wird am nirgends geflickt. Und doch müsste ich erklären mit dem Grund von meinem Schmerz, dann stunde die da, als wie's mandelt beim Sterz. Deiner Seele ist ein fürchterliches Gefühl, wenn man sieht, durch die Welt durchfliegen, ohne zu rasten. Heut ist mir der Weg zu weit vom Bett bis zum Kasten. Heut lade ich mir Gäste, ein paar Dutzend ins Haus. Und wie's da sind, so erfahrt ich's gern wieder aus. Heute kriegt mich's Lehmann, nur's Grab find ich gut. Gleich drauf möcht ich so alt werden wie der ewige Jud. Bald hab ich die Weiber alle bis daher satt. Gleich drauf möcht ich ein Türk sein, der's hundertweis ab. Meiner Seele, sie ist ein fürchterliches Gefühl, wenn man selber nicht weiß, was man will. Wenn man selber nicht weiß, was man will. Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir dürft einer 10 Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür, ich nehme es nicht. Und was schaut andererseits wieder beim Reichtum heraus? Auch wieder ein ödes, abgeschmacktes Leben. Langweile heißt die enorm horrible Göttin, die gerade die Reichen zu ihrem Priestertum verdammt. Palais heißt ihr Tempel, Salon ihr Opferaltar. Das laute Gammelzen und das unterdrückte Gähnen ganzer Gesellschaften ist der Choral und die stille Andacht, mit der man sie verehrt. Wenn einem kleinen Buben nichts fehlt und er ist grantig, so gibt man ihm ein paar Bracker und es ist gut. Vielleicht helfe das bei mir auch, aber bei einem Buben in meinem Alter, da müssten die Schläge vom Schicksal kommen und von da habe ich nichts zu riskieren. Meine Gelder liegen sicher, meine Häuser sind assekuriert, meine Realitäten sind nicht zum Stehlen. Ich bin der Einzige in meiner Familie. Folglich kann mir auch kein teurer Angehöriger sterben, außer ich selber, und um mich werde ich mir auch nicht die Haare ausreißen, wenn ich einmal weg bin. Für mich gibt es also keine Hoffnung auf Aufschwung, auf Impuls. Jetzt habe ich Tafel gehabt, wenn ich nur wüsste, wie ich bis zu der nächsten Tafel die Zeit verbringe. Mit Liebesabenteuer, mit Spiel. Das Spielen ist nichts für einen Reichen. Wem's Verlieren nimmer wehtut, dem macht's Gewinnen auch keine Freude. Abenteuer, na, da muss ich lachen. Für einen Reichen existieren keine Liebesabenteuer. Können wir wo einsteigen? Nein, sie machen uns so überall Tür und Tor auf. Werden wir über Stien geworfen? Nein, Stubenmehl und Bediente leuchten uns respektvollst hinab. Wird was hinabgeschüttet auf uns? Werden auf uns Suiteln ketzt? Nein, Papa und Mama bitten uns, dass wir ihr Haus bald wieder beehren. Und sogar die Ehemänner, oh ja, das sind auch recht gute Leute. Wann hört man denn, dass ein Ehemann einen Kugelstutzen nimmt und uns einem nachschießt? Ja, anreden tun sie einem, dass man ihnen was vorschießt, das ist die ganze Rache. Wo sollen denn da die Abenteuer herkommen? Man ist und bleibt auf fade Alltagsgenüsse reduziert, die man mit Hilfe der Freundschaft hinunterwirkt. Ja, das ist noch das Schönste. Über Mangel an Freunden darf sich der Reiche nicht beklagen. Freunde habe ich, na, und das was für Freunde, den warmen Anteil, den sie nehmen, wenn sie bei mir essen. Das heiße Mitgefühl, wenn sie mit mir zugleich einen Punschdusel kriegen. Na, und diese treue Anhänglichkeit. Ob einer von ihnen zum Losbringen wäre, keine Möglichkeit. Ich bin wirklich ein beneidenswerter Kerl. Nur schade, dass ich mich selber gar nicht beneide. Herr Bruder, sag doch, was ist mit dir? Die Gesellschaft wird immer lauter. Du wirst immer stiller. Alle Gesichter verklären sich, dass deine verdüstert. Ja, endlich lasst uns ganz im Stich. Sind auch... Entschuldige. Es sind auch richtig alle angestochen. Es herrscht eine allgemeine Bestürzung unter den Gästen. Weil sie dich nicht sehen. Ja, ja, ja, ja, ja. Sie sollen sich trösten. Vorhin haben sie mich alle doppelt gesehen, also gleicht sich das wieder aus. Wenn sie, du kommst nicht, verlieren sie sich halt recht schön stark. Die Anhänglichkeit, die wir haben, die kann man nicht prätendieren von so gewöhnlichen Tischen. Ja, freilich, freilich. Bist du lustig, ist es recht, und bist du traurig, sind wir auch da und essen stumm in uns hinein. Das heißt Ausdauer im Unglück. Jawohl, auf uns kannst du zählen. Ja, an euch dreien habe ich wirklich einen Terno gemacht. Ja. Komm, trink ein Glas Champagner. Ich habe keine Freude mehr dran. Früher, ja, ja, noch 20 Jahre etwa. Ja, damals, oh ja. Aber jetzt... Ich finde jetzt alles am Schatz. Ja, freilich, wenn man so jung ist wie du. Gar so jung. Ich bin wohl erst im 54. Ja, ich aber schon im 38. Aber das schmeckt doch nach dem Flügelkleide. Und doch schon Matthäa am letzten. Lass dir nichts träumen. Ja eben, die Träume verraten mir's, dass es auf die Neig geht. Ich meine die wachen Träume, die jeder Mensch hat. Bestehen diese Träume in Hoffnungen, so ist man jung. Bestehen sie in Erinnerungen, so ist man alt. Ich hoffe nichts mehr und ich erinnere mich an vieles. Ergo, alt, uralt, Greis, Dadel. Du musst dich zerstreuen! Ja, das ist leicht gesagt, aber mit was denn? Wir begleiten dich, geh auf Reisen. Ja, um zu sehen, dass es überall so fad ist wie hier. Nein, nein, er meint Naturgenuss. Alpen, Vulkane, Katarakte. Sag mir doch ein Land, wo ich was Neues sehe, wo der Wasserfall einen anderen Brauser, der Waldbach einen anderen Murmler, die Wiesenquelle einen anderen Schlängler hat, als ich schon hundertmal gesehen und gehört habe. Führ mich auf einen Gletscher mit schwarzem Schnee und glühenden Eiszapfen. Ja, segeln wir in einem Weltteil, wo das Waldesgrün lila färbt und die Morgenröte bobbergrün ist. Ach, ach, aber lasst's mich doch aus. Die Natur kränkelt auch an einer unerträglichen Stereotypigkeit. Ja, so gib ihm doch auch einen Rat, du Engländer Expropris. Wer? Ich sag Pferde, nicht so als Pferde. Was ist, you know? Halt dir 10, 15 Stück Vollblut, verschreib dir Jockeys, besuch dir ein jedes Wettrennen und du wirst völlig verwandelt. Schuhe! Er meint gar selbst zum Ross. Nein, Freund, ich reite gern aus zur Bewegung, ich fahre gern aus zur Bequemlichkeit. Aber wie man alle seine Gedanken und Ideen bloß auf Rasse, Vollblütigkeit und Familienverhältnisse der Pferd konzentrieren kann, dafür habe ich keinen Sinn. Sorry. Das sind aber zu uns verrückte Geschichten. Beginn Narrenstreich. Das ist auch eine Unterhaltung. Und überdies Englisch. Ja. Freund, blamier dich nicht. Du kennst die Nation schlecht, die du so mühselig kopierst, wenn du glaubst, dass die Narrheit eine englische Erfindung ist. An Narren fehlt's nirgends, aber meistens sind's arme Narren, folglich redet man nicht von ihnen. Bruder, jetzt treffe ich das Rechte. Eins ist dir noch neu, der Ehestand. Ja. Ehestand, das ist, glaube ich, wenn man heiratet. Darüber existieren so viele Beschreibungen, so viele Sagen der Vorzeit und Memoiren der Gegenwart. Wo soll ich denn da was Neues finden? Treffe nur eine originelle Wahl. Eine originelle Wahl, wie ist denn das möglich? Wähle ich vernünftig, so haben schon Hunderte so gewählt. Und wähle ich dumm, na, da haben schon Millionen Leute so gewählt. Aber wenn ich... Ja, richtig, ich hab's. Was? Die originelle Wahl. Die originelle Wahl? Ich wähle ohne Wahl. Ich treffe eine Wahl, ohne zu wählen. Erkläre mir, o Öhrindur, diesen Zwiespalt der Natur. Das erste fremde Frauenzimmer, welches mir heute begegnet, wird meine Frau. Bist du toll? Schön oder wild, gut oder bös, jung oder alt, alles eins. Ich heirate sie. Das ist echt endlich. Glipsi. Wenn aber gesetzt ein Aber, kein Positus. Unbedingt die erste. Ich sage euch, Freunde, ich spüre schon jetzt diese heilsame Wirkung von diesem Entschluss, diese Spannung, die Neugier. Wer wird denn die erste sein? Frau von Schleier, wünscht dir eine Aufwartung zu machen. Schicksal! Du hast gut pausiert, du fallst da Tempo ein. Sie hat gesagt, sie möchte unbekannterweise die Ehe haben. Wer ist denn diese Unbekannte? Das denkt mir wunderbar, ich nicht kenne. Sie hat ja raus für ihre Sommerwohnung in der Feldgasse. Aber das ist doch egal, nur herein, sie ist willkommen. Halt, du musst erst fragen, ob sie Witwe ist. Ja? Also wohlgemerkt, nur im Witwenfall wird sie vorgelassen. Na, Bredel, was sagt sie? Die Sache ist nicht ins Verhängnis. Sie kommt, sie ist also Witwe. Also geht's jetzt, meine Freunde. Lasst's mich doch mit meiner zukünftigen allein. Du wirst doch nicht des Teufels sein. Ja, vielleicht auch des Engels. Das muss ich alles erst zeigen. Aber der Ihrige werde ich auf alle Fälle. Gott denn! Na, das ist ein guter Rat. Promenieren wir halt durch den Garten. Das ist Aufregung. So ein Moment reißt einem die Schlafhauben vom Kopf. Das ist Senf für das alltägliche Rindfleisch des Lebens. Die verwitwete Frau von Schleier. Unendlich erfreut. Entschuldigen. Ja, was verschafft mir das Vergnügen? Ich komme als Ballgeberin. Es wird sehr glänzend werden. Der Glanz alles Glänzenden wird durch schwarze Unterlag gehoben. Drum sind immer die Bälle die glänzendsten, denen das Unglück den dunklen Grund abgibt, für welches dann der Glanz des Balles zum Strahl des Trostes wird. So wird auch ohne Zweifel Ihr Ball einen wohltätigen Zweck haben. Hm? Das heißt, mein Ball hat allerdings einen wohltätigen Zweck, insofern das Vergnügen wohltätig auf den Menschen wirkt. Aha. Und insofern der Ballertrag wohltätig auf die Finanzen der Ballgeberin wirkt. Hm? Insofern es ferne eine Wohltat für die Leute ist, die ihm kreditiert haben, wenn sie zu ihrem Geld kommen. Also mit einem Wort, zu ihrem Besten und zum Besten ihrer Gläubiger wird der Ball gehalten. Jetzt brauchen sie nur noch die Gäste mit dem Ball zum Besten zu halten, so ist allgemeines Bestes erzweckt. Herr von Lipp machen Spaß mit deiner Witwe, die eben Drang der Verhältnisse... Haben denn Sie so viele Verhältnisse, dass ein förmlicher Andrang daraus entsteht? Mir hätte nie die Idee kommen, so in den Schleier zu nehmen. Was, Sie haben den Schleier nehmen wollen? Ich habe ihn genommen. Der Himmel hat mir ihn aber wieder genommen. Ach so, ja, der selige Herr Gemahl hat Schleier geheißen. Ja. Aufzuwarten. Hat Ihnen nichts hinterlassen? Nix! Jetzt das kleine Haus da draußen, wovon ich die Hälfte an eine Sommerpartei verlasse. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir die Gläubiger auf das Haus greifen wollen. Ja, das ist fatal, nicht? Vom Feuer kann man ein Haus assekurieren lassen. Aber an eine Assekuranzanstalt vor Gläubigern hat man noch immer nicht gedacht. Und doch werden offenbar mehr Häuser den Gläubigern als den Flammen zum Raube. In der Desperation habe ich den Entschluss gefasst, einen Ball zu geben. Ja. Denn das Haus, worin mein Mann gestorben ist, das lasse ich mir nicht entreißen. Ja, ja, sowas ist ja als Tempel süßer Erinnerungen unschätzbar. Konträr, Herr von Lips, dass ich ihn in dem Haus losworden bin, das ist die unschätzbare Erinnerung. Also, unglückliche Ehe und wahrscheinlich ohne Delikatesse. Ah, der Schleier war kotzengrob. Was war denn der Herr Gemahl? Ein alter Streich- und Projektenmacher. Also ich glaube nicht, wie mich der in das Licht geführt hat. Herr von Lips müssen wissen, ich war in der Stadt, bei der Handlung. Bei was für einer Handlung? Bootshandlung. Aha. Er ist öfters in der Equipage zu mir gekommen. Zu einer unerfahrenen Marchand-Mode gefahren zu kommen, ist das sicherste Verfahren, ihr Herz in Gefahr zu bringen. Die Equipage war ausgeliehen. Das Vermögen schein. Ja, aber wir kommen ganz vom Ball ab. Ah! Hier habe ich die Ehre. Ein Billet. Der Preis ist 5 Gulden. Ach, der Druck hat vergessen draufzusetzen, ohne Beschränkung der Großen. Was ich ihm doch so aufgeboten habe. Standespersonen zahlen nach Belieben wäre besser. Denn das Prädikat großmütig reizt die allgemeine Eitelkeit weit weniger als der Titel Standesperson. Ja, also ich habe nicht gewechselt. Madame Schleier müssen schon gütigst diesen 100er annehmen. Herr von Lips, Ihre Großmut, Ihre... Ich verharre mit untertänigstem Dank. Die tief ergebenste Dienerin. Ja, ja, mein Kompliment. Wie die sich tummelt, die muss einen Abscheu vor dem Herausgeben haben. Aber halt, halt, ich vergesse ja ganz, dass sie meine Braut ist. Madame, Madame, ich bitte Sie, haben's doch die Güte, auf einen Augenblick. Sie kommt zurück. Herr von Lips haben gerufen, ich hätte vielleicht herausgehen sollen. Nein, nein, das war's nicht. Oder wünschen vielleicht noch ein Billet? Nein, nein, das ebenso wenig. Für einen Ledigen genügt ein Billet. Und selbst wenn der Ledige die Ballgeberin heiratet, braucht er nicht mehr als eins. Denn die Ballgeberin hat ein freies Entree auf ihrem eigenen Ball. Hm? Ich verstehe ihn nicht. Werd mich gleich ganz verständlich machen. Ich habe Ihnen auf einen Augenblick zurückgebeten, weil ich mich auf ewig mit Ihnen verbinden will. 5 Gulden kommen auf das Ballbillet, 95 auf den Spaß, den Sie sich machen. Das kann man sich schon gefallen lassen. Ich mache aber ernst und das ist eigentlich der Hauptspaß. Ich träume meinen Ohren. Na, ist es denn so wunderbar? Mir ist der Schuss zum Heiraten gekommen, na, und der Schuss trifft zufälligerweise Sie. Besser als ein anderer Schuss, der fast mich selbst getroffen hätte. Wie das? Sie müssen wissen, mein Inneres, das ist zerrissen wie die Nachtwäsche von einem Bettelmann. Da habe ich mich also neulich erschießen wollen. Und wie ich so im Schuss mein Testament aufsetze zugunsten meiner Freunde, da ist mir der Schuss zum Erschießen vergangen. So einen veränderlichen Herrn, der darf's heiraten bald reuen. Dafür ist ja das Heiraten erfunden, dass es nichts mehr nutzt, wenn's einen reut. Wenn die Reue nicht wäre, wäre ja die Liebe genug. Also jetzt im vollen Ernst Ihre Antwort. Ich weiß nicht, träumt mir oder? Was, spielen Sie mir jetzt die Komödie vor, dass nicht mein Reichtum, sondern meine liebenswürdige Erscheinung Ihren Entschluss bestimmen kann. Komödie würden Sie das nennen? Ja, richtig. Ja, Sie gehen ja schon darauf ein. Ja, das ist recht. Ja. Wir Reichen, wir verdienen es, dass man mit uns Komödie spielt, weil uns unsere Eitelkeit undankbar gegen den Reichtum macht. Ja, glauben Sie denn, ein alter Millionist, wenn er von einer Gesellschaft nach Haus kommt, der kniet sich nieder vor seine Obligationen, küsset diese himmlischen Bilder und sagt, euch nur verdanke ich's, dass diese Frau auf mich gelächelt, diese Tochter mit mir kokettiert hat, euch nur ihr göttlichen Papiere, dass diese Cousine mich heiraten will, aber kein Gedanke, der stellt sich doch voll Selbstgefühl vor den Spiegel, findet in seine Hühnertritt interessante Markierungen und glaubt, er ist ein höchst gefährlicher Mann. Mit Recht hat die Nemesis für diesen Undank an den Papieren die Reichen zum Papier werden verdammt. Also jetzt im vollen Ernst, Ihre Antwort. Aber Herr von Liebsig, ich muss ja doch... Ja, ich verstehe. Vom Nein sagen keine Rede, aber zum Ja sagen finden Sie eine Bedenkzeit schicklich. Also gut, bitte, wie Sie wünschen. Bitte. Ah, da ist ja der Herr Goethe. Ja, wen sucht Sie? Kennen Sie mich denn nicht mehr? Ich bin die Kathi, die euer Gnaden aus der Taufe gekommen haben. Was ist? Aber das ist doch nicht möglich. Das ist ja die Kathi. Die Kathi. Nein, aber hörst du, du bist aber gewachsen seit der Zeit. Ich meine nicht seit der Taufe, sondern seit diese drei Jahren. Das letzte Mal war Herr Goethe, so. Kathi ist schon gut, weißt du, ich habe jetzt hier, da, ich muss. Entfernen Sie sich, meine Gute, Sie sehen doch, dass Herr von Lips über und über beschäftigt ist. Ich bin wegen der gewissen Schuld gekommen, die 100 Gulden, die euch Namen. Kathi ist schon gut. Meine verstorbene Mutter. Komm, Kathi, das macht mein Mann das mal, Kathi. Weißt du, ich habe jetzt absolut keine Zeit, Kathi. Später, Kathi, komm. Später, Kathi, weißt du, keine Zeit. Geh ein bisschen in den Garten spielen, Kathi. Also, ich gebe Ihnen Bedenkzeit, aber nicht mehr als eine Viertelstunde, ja? Was kann man denn in einer Viertelstunde schon bedenken? Im Grunde ist eigentlich gar nichts zu bedenken, Herr von Lips. Durchschauen ohne dies, jede Ziererei. Ich könnte also gleich... Ja, ich weiß, Sie könnten gleich Ja sagen, aber mir gefällt das jetzt mit dieser Bedenkzeit. Diese Spannung. Ich bilde mir jetzt ein, ich bin in einer ängstlichen Erwartung. Sehen Sie, so muss sich der Mensch selber für einen Narren halten. Glauben Sie mir, das ist eine schöne und gar nicht so leichte Kunst. Um andere für einen Narren zu halten, da braucht man nichts als Leute, die einen an Dummheit übertreffen. Um aber mit Vorsatz sich selber für einen Narren zu halten, da muss man sich selber an Gescheitheit übertreffen. Also in einer Viertelstunde, Angebetete. Ich werde die Sekunden zählen, das Blut drängt sich zum Herzen, das Hirn pulsiert, der Atem stockt, in einer Viertelstunde, Leben oder Tod. Ich mach da ein Glück, wenn er mir nur nicht mehr auskommt. So ein verrückter Millionär ist was Gefährliches, bis nach der Kopulation. Ich warte halt doch, bis er wiederkommt. Das Geld will ich nicht wieder nach Hause tragen. Der Herr von Lips ist also Herr Goethe? Oder eigentlich Pate, wie wir Noblen uns ausdrücken? Ja, euer Gnaden. Er hat das Geld nicht zurückverlangt. Und du bringst das aus eigenem Antrieb? Freilich. Wenn man etwas schuldig ist, muss man zahlen. In dem Haus gehen lauter ungewöhnliche Sachen vor. Euer Gnaden, sind zu herablassend mit mir zu reden. Werden mir also eine Frage erlauben? Ja. Es ist vielleicht eine dumme Frage. Habe ich recht? mir ist vorkommen, als wenn mein Herr Goethe heiraten möchte. Er projektiert sowas dergleichen. Er heiratet? Und wen würde ihn heiraten? Mich! Jena? Nicht wahr? Sie haben ihn recht gern. Was? Er ist so gut. So ein herzensguter Herr. Er verdient's. Und ihm fehlt ja nichts zu seinem Glück als ein treues Herz. Oh, euer Gnaden werden ihn gewiss recht glücklich machen. Ich glaube, Gassi will mir Lektion geben, wie man einen Mann glücklich macht. Oh, ich bitte nur nicht böse werden, wenn ich was Deutsches gesagt habe. Nun, schon alles in Ordnung? Er ist nicht da. Wen suchen Sie? Ja, der Tausch! Sie sind's! Ach, das ist unverhofft! Wie kommen Sie daher? Das muss ich Sie fragen. Liebenswürdige und so plötzlich verschwundene Mathilde. Oh, mit mir haben sich wohl merkwürdige Schicksale zugetragen in die anderthalb Jahre. Und das neueste Schicksal ist, dass ich seit 5 Minuten dem Herrn von Lipp seine Braut bin. Das ist allerdings sehr merkwürdig. So einen Goldfisch zu fangen bei der Zeit, wenn er jede Gott dankt, der einen Hechten erwischt. Aber das ist eine abscheuliche Frau. Es wird übrigens gut sein, lieber Papa Stiefler. Oh, charmante Papa Stiefler. So hat mich die aimable Mathilde Flink immer genannt. Ja, es wird aber gut sein, hier nichts von früheren Zeiten zu erwähnen. Natürlich, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Sind aber noch einige Ihrer ehemaligen Anbeter da? Die müssen wir avisieren, ein unbedachtes Wort. Suchen wir sie im Garten auf. Och, die werden staunen. Ja, ich muss aber in 10 Minuten wieder da sein. Rechnen, lassen Sie uns ein. Eine Millionär, der die Sekunden zählt, darf man nicht 1 Minute warten lassen. Ja. Ah. Ich verstehe blutwenig vom Heiraten, aber dass so einen Mann glücklich macht, das glaube ich, mein Lebtag nicht. Kathi, Kathi, ich lass was nicht nehmen. Ich hab was gesehen. Wer will was nehmen? Was hat er gesehen? Ich hab von der Weiten was gesehen, was mich sehr nahe angeht. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist ja ganz außer sich. Nicht wahr? Oh, ich hab wie ein Rasender mit alle 4 um mich geschlagen. Der dumme Anton hat mir den Hammer weggenommen. Das war recht gescheit von ihm, aber jetzt redet er her. Über was ist er denn wütend geworden? War nicht früher eine da? Hat den Augenblick ist eine fortgegangen. Jetzt schlagt die Katte die Hände über den Kopf zusammen. Diese eine war in der Entfernung deutlich die meine. Warum nicht Chor? Das war doch die Braut vom gnädigen Herrn. Kannst nicht glauben, der Anton hat mir offenbar einen falschen Namen gesagt. Hier hat der Herr mit dir geredet und hat's Mathilde Flink genannt. Mathilde? Ja. Flink? Flink. Ja. Mathilde? Ja. Sie ist. Sie ist. Wer? Meine Geraubte. Hier hält man sie also gefangen. Die treue Seele. Hier hat sie 2 Jahre lang allen Rauberskunsten getrotzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Dame hat sehr freundlich mit dem Herrn vom Haustisch geklärt. Aha. Das war, um den Rauber zu beschwichtigen. Oh, zur List nimmst du die Zuflucht. Geduld, Engel. Ich komme dir mit Gewalt zu Hilfe. Was will der Herr Klöder? Sein Leben bin ich. Nichts als sein Rauberleben. Ist denn da nirgends ein Mordinstrument? Ein Hab und Gut für ein Taschenviertel. 1 Million für eine halbe Portion Gift. Ein Königreich, wenn mir ein Dandler eine alte Guillotine verschoffert. Dieser rasend! Ja, rasend dumm, dass ich mich um ein Instrument alteriere, um ein Mordinstrument. Diese Dietriche, diese Fäuste sind Dietriche genug, um einen die Pforten der Ewigkeit aufzuspüren. Was? Wie sag's Ihnen? In meinen Herrn Gönn lasse nichts geschehen. Wo ist er? Er ist in den Garten gegangen. Gut, dort will ich ihm zur Hochzeit gratulieren. Glück, Freude, Gesundheit, langes Leben. und alles Erdenkliche, was er sich selbst wünschen kann. Wort, Rauber. Was habe ich getan? Ich habe meinen Herrn Köthen verraten. Ich bin eine unglückselige Person. Kommen Sie entschuldige Mathilde. Die Abendluft wird kühl. Auf unseren Freund zerbraten müssen wir ja nicht eigens schauen. Oder? Zu gütig, meine Herren. Herr Köth! Mein lieber Kinder, Herr Köth! Was macht denn dieses Geschöpf den heillosen Rumor? Ich muss mit meiner Herrn Köthen reden, was er da stört. Das geht jetzt nicht an. Geh, Kind, geh und komm ein anderes Mal. Oh, Madame, ich muss. Ein anderes Mal, ich sag, du jetzt bitte, ich geh's aus. Ärgern Sie sich nicht. Der alte Bedingte muss ihm alle bitte. Wir bringen also heute noch der baldigen Gebieterin dieses Hauses ein. Lebewohl. Cheers. Meine Herren, Ihre Huldigung erfreut mich unendlich. Und ich werde Ihnen immer eine freundliche Hauswirtin sein. Wirtin, das ist das echte Wort. Wir wollen einen kleinen, aber umso fröhlicheren Zirkel bilden. Das ist das wahre Klein. Muss eine Gesellschaft sein, aber noch nicht. Noch eine Passion. Wir dürfen Freund Lips nicht länger schmachten lassen. Nicht, war die Viertelstunde schon vorbei. Erlauben Sie, dass ich ihm sein Glück verkünde? Er schlaft. Er schlaft? Er schlaft? Lips sleeps. Das ist etwas stark. Ohne Zweifel habe ich infolge der Gemütsbewegung der eintretenden Dunkelheit ein leichter Schlummer überfallen. Ja, das scheint mir aber schon mehr als ein Schlummer zu sein. Was man sagt, der Ross schläft. Meine Herren, lassen Sie mich jetzt allein mit dem Murmeltier. Gehen wir zu den übrigen ins... Ja, die poltern an ihm vorbei und er rührt sich nicht. Herr von Lips! Na, wie der schnorrt. Wie mein seliger, liebenswürdige Eigenschaft. Herr von Lips! Herr von Lips! Madame, Sie sind's. Sie schnarchen ja, dass einem die Haare zu Berg stehen. Ja, da müssen Sie entschuldigen. Das kommt vom Träumen. Ich habe gerade so einen spaßigen Traum gehabt. Sonst ist das nur bei beängstigenden Träumen der Fall. Oder wann die Truhe... Ja, von Ihnen hat man geträumt, Madame. Sie haben mich verschmäht. Sie haben meine Hand ausgeschlagen. Das ist Ihnen quasi so spaßig vorgekommen? Naja, im Traum kommt einem ja immer alles anders vor als in der Wirklichkeit. Träume bedeuten gewöhnlich auch das Konträre. Also ja. Die Viertelstunde, die Sie mir gegeben haben, ist vorbei. Was denn für eine Viertelstunde? Nur die Bedenkzeit. Ah ja, richtig, richtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Sie verschmähen mich also nicht. Beinahe hätten Sie es verdient. Ja. Dem ungeachtet will ich diesmal... Gnade vor Recht ergehen lassen, weil etc. etc. Wir wollen also, weil mein Traum nicht ausgeht, weiter träumen. Das heißt, von der Zukunft diskurieren. Das ist auch so ein Traum, der selten ausgeht. Bitte, Madame, nehmen Sie doch Platz. Ist das eine Hindeutung, dass er mich sitzen lassen will? Also, bis wann glauben Sie denn, dass wir unsere Verlobung da... Ja, da Gäste, folglich auch Zeugen anwesend sind, so meine ich heute Abend. Sie ist, das Lamm steht vor dem Opferer. Und bis wann glauben Sie, dass wir unsere Hochzeit... Na, ich glaube, das wäre wohl an Ihnen, den Tag zu bestimmen. Was? Dem Lamm ist's recht, wenn's dem Opferer gefällig ist? Na, so könnten wir also in 6 Wochen ein Paar sein. 6 Wochen? Ich glaube, wenn die Braut in einer Viertelstunde einen Schluss fasst, so könnte doch der Bräutigam längstens in 8 Tagen mit den Anstalten fertig sein. Wie geschicht man denn? Das Lamm kann's nicht erwarten, dass geopfert wird. 8 Tage, sagen Sie, aber zu was denn? Es wäre doch gelacht, wenn man einen Geniestreich nicht in 24 Stunden erledigen könnte. Morgen soll die Hochzeit sein. Und heute noch ist die Leiche. Ja, was ist denn das? Der Gluthammer! Ja, Elende, der Gluthammer in seiner furchtbarsten Hitz. Und Sie erstarren zu Eis. Mach dein Testament, Glückzerstörer, Seligkeit Vernichter! Ich bin verloren. Ja, aber für mich keineswegs. Ja, glauben Sie denn, dieses schmutzige Verhältnis schreckt mich ab? Glauben Sie denn, ich habe Ihnen für eine reine Seele gehalten? Eine Narrheit will ich begehen und ich sehe immer mehr und mehr, ich hätte gar keine würdigere Wahl treffen können. Ach, dieser Anblick! Meine Bedienten! Aber zu was denn? Ich krieg selber einen Gusto. Heraus, heraus! Der Gymnastik regt sich in mir. Heraus, wenn's der Courage hast. Aber du Prahlhans, du, ich bin ein gelernter Boxer. Ja, du. So eine Lektion hast noch keine Kriege. Ja. Aber so geben Sie sich doch nicht an. Ah, zu Hilfe, Dem hilft kein Bedienter mehr. Na, du wirst sehen, dass ich keinen brauche. Na, du brauchst keinen. Nein, komm her. Ist denn niemand da? Ich bin wieder da. Thank you. Oh, weh, mein Kopf. Ist der Kleocker schon gemacht? Ist Geschichte heut. Ist es heut schon aufgeschubbert? Das Geschichte heut. Das Geschichte heut, das Geschichte heut. Alles Geschichte heut. Wir können es auf morgen auch lassen. Ich werde dich gleich umbringen. Gestern hätte schon geschehen sein sollen. Droschen muss auch werden, an was ich alles denken muss. Oh, weh, mein Kopf. Die Drescher sollen kommen, sonst bringe ich es auch. Sie werden noch beim Frühstück sein. Und du, Kati, du kommst gar nicht weiter, was? Na, rühr dich, lustig, lebendig. Ich soll lebendig sein und er? Er ist tot. Alles mit Maß, die Warnerei ist zu viel. Wenn ein Tod stirbt, da warnt man in der ersten Stunde, in der zweiten fragt man, ob er an was vermacht hat und ist das nicht der Fall, dann schimpft man in der dritten Stunde. Und in der vierten arbeitet man wieder drauf los wie vor und eh. Der Herr Vetter kann das Gefühl nicht haben. Der Herr Vetter hat ihn gar nicht kennt und ihn gar nie gesehen, den guten Herr. Aber ich... Ja, warum ist er denn nicht rausgekommen? Man hätte nie Zeit gehabt zum Visiten machen. Ich weiß eh nicht, wo mir der Kopf steht. Wo kommt denn das Kraut hin? Da in Köln. Der Ladeboden aus. Na, rühr dich. Was bringt denn der? Ruhm haben wir ausgenommen. Hä? Ruhm haben wir ausgenommen. Da wird nicht da eine, da, da! Hey Gott, an keine Ordnung, wenn sie das Volk Draht und Ruhm werfelten sie durcheinander wie Draht und Ruhm. Kati, kümmert dich ums Frühstück, was ich alles denken muss. Ich muss jetzt noch einen Robotausweis und wenn extra heute die Herren noch mit dem Justitiarius rauskommen, ich weiß eh nicht mehr, wo man den Kopf steht und verlangt. Oh, oh, weh, mein Kopf. Mancher Augenblick ist mir gerade nicht anders, als wenn die ganze Welt gestorben wäre. Mancher Augenblick denke ich mir wieder, es kann nicht sein. Er muss leben. Er muss wieder zum Vorschein kommen. Kathi! Kathi! Gott im Himmel, das war seine Stimme. Es ist mehr. Es ist der ganze Herr von Lipsen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Mein Herr Gott, ist nicht ertrunken. Nein, Kathi, das Wasser hat mich verschont. Ich scheine eine andere Bestimmung zu haben. Weißt du? Die Frau. Ja, ja, schon gut. Herr Vetter! Du denkst, der Herr ist Pause bei dir und Schmerz sauer. Still, still, ich hatte still um alles in der Welt. Still, still, ich bin ja kriminalisch. Aber kennst du? Im Ernst, was du da siehst, das ist dem Kriminalverfall. Oh, let's go, nur bei einer Verschwörung, Leute. Es waren Zeugen. Was? Zeugen. Leute. Meine Gesellschaft hat das Fenster aufgerissen. Im Billardzimmer. Gerade wie ich auf dem Balkon zum Schlosser gesagt habe, Wartkerl, frei dich. In diesem Wartkerl, frei dich. Liegt scheinbar vorsätzlicher Mord. Dieses Wort, Kerl, freu dich, bricht mir das Knack und wird zum furchtbaren Wort, Kerl, freu dich, für mich selber. Der, was ich dem Vetter Krautkopf nichts sage. Keine Silbe. Ich bin ersoffen für die ganze Welt. Auf dem allgemeinen Glauben, dass ich bereits den Grundlagen Magenbeschwerden verursache, gründet sich meine Existenz. Das Fatalste ist aber, mir ist das Geld ausgegangen. Bei so einer unverhofften Wasserreise steckt man nicht besonders was zu sich. Dieses Bauerngewand war meine letzte Dépense. Lieber Himmel, wenn ich nur die 100 Gulden noch hätte, ich euer Gnaden schuldig war. Aber ich habe sie am alten Bedienten übergeben. Da sieht man's wieder, was das für üble Folgen haben kann, wenn man zu voreilig ist im Schuldenzahlen. Glück, dass euer Gnaden so viel Freund hat. Freunde? Aber Kind ins Wasser gefallen bin ich doch eh schon. Soll ich jetzt abbrennen auch noch? Wie jeder, der ein Unglück auf Freunde baut. Wer hat ihnen denn gerettet? Ich selbst war der edle Mann, dem ich so hoch verpflichtet bin. Ich bin ans Land geschwommen. Aber jetzt erst, seitdem ich im Trockenen bin, fange ich an unterzugehen. Ich habe zwar drei Freunde, das sind treue Freunde, die drei, die werden sicher viel für mich tun. Das kann aber erst in ein paar Wochen geschehen. Dann flüchte ich ins Ausland, jetzt sollst noch keine Silbe davon erfahren. Ja? Sie haben also doch Hoffnungen für die Zukunft. Na ja, das schon, aber die Zukunft ist ja noch nicht da. Und wie hinüberkommen in die Zukunft, ohne Essen, kommt man ja nicht einmal durch die Gegenwart. Mein Herr Goethe in Not. Na, es kann nicht, das darf nicht sein. Ist schon gut. Ich habe da draußen so ein schönes Schloss. Ich war jahrelang nicht da, weil es mir zu fad war. Wenn ich jetzt nur einbrechen könnte in mein Schloss, wie ich mir alle wertvollen Gegenstände erraubert. Aber es geht ja nicht. Mein Verwalter tät mich erwischen. Mein eigener Amtmann liefert mich ins Kriminal. Lieber Himmel, wenn ich nur Millionärin war. Und ich hab nichts, gar nichts. Ist schrecklich. Was werden Sie denn jetzt anfangen, lieber guter gnädiger Herr? Na ja. Sag deinem Vetter, du kennst mich. Ich war Geschäftsführer bei deiner Mutter, ihrem ehemaligen Milliweib. Leg ein gutes Wort für mich ein, vielleicht, dass er mich in Dienst nimmt. Was? Euer Gnaden von Diener? Ja, was? Auf dem Grund und Boden, wo Sie Herr sind? Aber so red doch nicht, Kathi, ich bin ja Kriminale. Aber bedenken's doch! Oh, weh, Meck! Jetzt, Kathi, jetzt! Kathi, schwind, schau einmal nach, weil... Wer ist denn das? Das ist, ich kann es nicht sagen, das ist... Ein Knecht! Er möchte gern hier bei Ihnen, Herr Vetter, im Dienst. Ja. Nein, nein. Wir sind schon das wieder, was ich jetzt habe. Der ging hat mir gerade noch an. Sie haben ja vorgestern zwei fortgejagt. Ja, richtig. Man kann ja nicht an alles denken. Und der ist so brav, so gut. Ja. Der? Ja. Von wo kennst du ihn denn? Aus der Stadt. Ich kenne ihn aus der Stadt. Aus der Stadt? Ja, ich hab die Mühle reingeführt. Ja, bei wem war er denn? Na, wo wär ich denn gewesen sein? Bei einem Mühleweib. Na, wie redet er denn mit mir? Gerade so, wie ich mit dem Mühleweib geredet hab. Möglich, dass das Mühleweib alle Ursachen gehabt hat. Aber ich vertrag einfach den Ton nicht. Ohne die Kerl so lang bleiben. Martin! Ja? Seppel! Ja, ich hab geglaubt, auf dem Land, da ist die Grobheit zu Hause. Und nach dem Grad von Pflegelei, der so in der Stadt üblich ist, habe ich mir gedacht, muss ich erst rein. Bei den Bauern hält man doch auf Art. Auf Art? Ja. Aha, Art, Bauernart. Aha, ja. Gribulio, Gribulio. Hüllo, der Wisch kommt mir so ungeschickt vor. Na, weißt du? Ja. Karabus! Dann kann er wohl locken! Bocken! Werden da Menschen vom Flur gespannt? Redet da nicht so einfältig daher. Ich meine, ob er anbauen kann. Ja, anbaut habe ich schon viel. Ja, aber ordentlich, dass auch was aufgeht. Ja, bei mir ist sehr viel aufgegangen. Ja. aber noch kein Licht für die Landwirtschaft. Ich war 10 Jahre bei einem Mühlwerk. Der gehört dahinter zum Viech, he? Ist das jetzt eine Beleidigung für mich oder fürs Mühlwerk? Nein, er versteht mehr von Viehstamm. Ja, ja. Was habt ihr denn für ein Tier gehabt, he? Eine Schweizer Kuh, die hat jeden Tag 6 Maß Obers gegeben. Warum nicht gleich eine Mühle ran? Na, für die gewöhnliche Mühle haben wir ordinäre Kühe gehabt. Mit so Griff dran. Habt ihr so Stallforderung gehabt? Geschlafen haben wir im Stall, ja, aber das haben wir im Zimmer. Wir reden von euch, ihr redet von den Tieren. Nein, die haben nicht im Zimmer gegessen. Die habe ich alle Tag auf die Wiese begleitet. Ja. Mhm. Auf die Wiese? Ja. Begleitet? Ja. Wer ist den Menschen nicht klug? Nehmen Sie nur, Herr Vetter. Was er nicht kann, wird er schon mal lernen. Ja, ja, freilich. Bedenken Sie nur meine Jugend. Hey, so gut, ich werde es mit Ihnen probieren. Ja. Kann er gleich mit Dreschen anfangen? Mit Dreschen anfangen. Das wird er ja noch kennen, ne? Ja, lass uns ein Frühstück bringen. Nach dem Sprichwort, der ist wie ein Drescher, werde ich Ihnen zeigen, dass ich als solcher zu stolzen und großen Erwartungen berechtigt bin. Nein, mein Lieber, bei mir wird es erst gar nicht so nachher erst essen. Ja. Das hat's endlich da, los! Oh, hang's auf! Ist empfehlig! Ja, freilich. Das darf man ja nur sagen, das ist ja eine sehr angenehme Beschäftigung. Da geht was los, der Ding! Da holt er den Frieden verkehrt! Ach so, na ja, das darf man ja nur sagen. Die größten Künstler haben schon was vertreten. Aber die kriegen jetzt nicht hin. Nicht einmal schnell und einmal langsam. Das muss in Takt geben. Ja. So 1, 2, 3, 4. Ja. Ah! Ihr habt ja was gekriegt. Ihr habt mir die Leute auf die Kehle. Ich hab halt den Gedanken leere Strohdroschen. Das ist ja schon manchen passiert. Der kann ich wohl nicht drischen. Was, ich kann nicht drischen? Drischen! Schiebt der Herr Klarkopf lieber aufs Feld hinaus! Ja, mähen kann ich besser. Zum Aufladen! Du bist nur nicht alles aufgeladen! Ja, freilich nicht! Nicht! Vergeht's aus, ihr Schaufels! Das war das Ende, wir wollen reden! Was ist alles nicht? Hey, du Kopf! Ja, was Schaufels? Ja, wenigstens merkt, dass du gleich bei meinem besseren Namen rufst. Eigentlich heiße ich Steffe. Geh gleich zum Herrn Justitiarius! Zum was für ein Arius? Sein Herrn Justitiarius, spüre die Uhr auf. Das Wort Justiz verursacht mir so ein halsweh-artiges Gruseln. Und frage, ob die Herren schon da sind und bis wann er mit ihnen herauskommt. Kati und ja, du. Was denn für Herr? Aber geht dir das was an, du, oder was fremd auf? Und du, Kati, du begleitest dich bis an die nächste Ecke und sagst ihm von der Entfernung, wo das Amtshaus ist. Wenn die mich erkennen auf dem Amt, ich muss dann nur schnuckern. Was ist in ihrem Stadel? Für einen Zug halt, mir scheint die Dirnschlösen so schlecht. Was wären denn das für Heitlichkeiten da? Ich hab's reißen. Mein rechter Weisheitszahn ist in einem miserablen. Schau, dass er weiterkommt! Ja. Kati, mir geht das. Was ist er nicht? Der hat mir gerade noch gefällt. Wo ich ohne den. Der Meinecke! Ruhe, Kammer! Ein Kopf! denn es kriegt gleich beim Kopf, beim Bier. Brüder! Verstecken! Der Herr glaubt, du bist der Soffen. Nicht ich! Der Herr von Lips! Ihr glaubt alle zwei! Das Gericht weiß es besser. Man forscht mir nach. In jedem Ort habe ich einen Wächter gesehen. Ha! Was ist das? Ha! Was ist denn? Das ist ja nichts! Es ist nichts. Wir waren nur so. Ich war nur so. Ich bin so erschrocken, dass ich keinen Tropfen Blut gebe. So erschrecke ich schon seit 8 Tagen. Ja. Wie ich ans Land geschwommen bin, bin ich ins Gebüsch gekrochen. Die lipsische Dienerschaft an mir vorbei. Mit den Worten, er ist tot, er ist tot. Seitdem ist die ganze Gegend mit Wächtern übersät. Man forscht, man spürt. Ja. Ich glaube schon, das Unglaublichste ist geschehen. Was? Man hat einen Preis auf meinen Kopf gesetzt. Ach, das Gericht wirft das Geld nicht so hinaus. Warum soll man denn glauben, dass du mit Vorsatz... Ich bin ein Schlosser! Ich muss verstehen, was ein unangenageltes Geländer im Paradies ist. Es ist ja nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Wir waren nur so. Wir waren nur so. Ich hab die Drifte so. Aber du, was mich nur einmal so erschrecken tust. Brüder, das ist so, wenn man nichts als Wächter im Kopf hat. Wo warst du die ganze Zeit? Wo hast du dich denn umdrehen, die letzten 8 Tage? Ich habe eine schreckliche Zeit gehabt, ganz ohne Wonne. Der Mond, der war mein Nachtquartier. Der Mond war meine Sonne. Was ist denn? Sicher nichts! Es ist nichts! Das hält mich nicht ab! Ich werde mal nicht! Was soll denn jetzt geschehen? Friedel! Verstecken! Nein! Verstecken! Nein! Und wenn es dein Tod wäre, Friedel, du bist mein Freund, ja? Du musst mich verstecken, was ist das? Aber wie soll ich denn? Ich muss da... Was? Ich weiß. Was? Pass auf! Übermorgen wird Wochen. Ja. Ich versteck dich in der Backstube. Ja, gut. Schieb mich in die Backofen. Schieb mich in den Backofen hinein. Und wann's nach Herzen? Wann's nach Herzen? Ich rühr mich nicht. Alles nur kackrig. Alles. Diese Anwandlungen wandeln immer mit mir auf der Flucht. Die Knie schnappen ein. Ich schnappe auf. Ja, geh, wart doch! Wart doch, bis wir in der Bauchstumme sind! Brüder, du musst mich schleppen. Ja. Du bist mein Freund, du musst mich schleppen. Ein Freund muss ein Freund schleppen! Thank you. habe ihn seit Frühstück gekriegt. So gut, dass wir seit heim auf dem Land. Jetzt muss ich nur geschwind hier, weil der Vetter Krautkopf geschafft hat. Mir geht alles so geschwind von der Hand. Ich lebe neu auf, weil mein Herr Goethe nicht mehr tot ist. Kann ich nur... Wart nur, verhalt dich ruhig, ich will nicht gleich. Was machst denn du da? Ich mach Ordnung. Ich brauch keine Ordnung. Geh in deinen Nächte gehen und schau, wo er bleibt. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Oh, mit meinem Kopf. Das ist eine Verlegenheit mit dem Kluthammer. Wenn der nicht mein Freund war, ich werfe ihn für mein Leben gern hinaus. Was zu essen, Freund? Ja. Essen. Geh, Brüder, geh! Ich hab mir gerade noch gefällt. Ich bin schon ganz, ganz konfus. Friedel an Häuschen. Ja! Kommt nicht auf der Ofen, auf der Ofenbaum grillen. Da hast du ein Pöster. Mach dir's kommod. Ja. Aber eins sag ich dir. Wenn's nur ein Wirbel machst, dann geh ich runter aufs Gericht. Und ich geb dir an. Oh, wenn's in ein Haus drillen kriegen, dann ist nicht der weg. So ein Spektakel wie das mit meinem Freund. Oh, oh mit meinem Kopf. Mein Blut am Kommission. Wie kann man es denken, dass euer Gnaden müde sind? Wer wohnt es? Nur in Equipagen zu fahren und nur auf Teppich zu gehen? Wenn ich nur diese Dichter, die Wiesen einem Blumenteppich, die den Rasen rasenderweise ein schwellendes grünes Sammetkissen nennen, wenn ich die nur so 3 Stunden lang herumjagen könnte, in der so vielfältig und zugleich so einfältig angeferselten Landnatur, ich gäbe etwas drum. Umso besser hoffe ich, wird Ihnen das Frühstück schmecken. Was servierst du mir denn da? Brot und Milch. Kipferl habt ihr keine? Das ist unser schönstes Brot. Und euer einziger Kaffee besteht in Milli? Naja. Wenigstens hat man keine Wallungen zu riskieren. Frische Beeren und kristallklares Quellwasser, das ging mir jetzt noch ab. Ich wäre glücklich, wenn ich euer Gnaden alle Leckerbissen der Erde vorsetzen könnte, aber... Du liebe Kathi, du bist so eine liebe Kathi, dass mir dieses Frühstück von deiner Hand gereicht zum allerleckersten Leckerbissen wird. Das Leben hier muss Ihnen schrecklich sein. Na, so viel merke ich wohl, dass es mir früher zu gut gegangen ist. Und dass nur diese Einförmigkeit des beständigen Gutgehens, die Sehnsucht nach besonderer Gemütsaufregung in mir erzeugt hat. Aber jetzt geht's schon 8 Tage so. Und 8 Tage Aufregung wäre eigentlich genug Aufregerei. Und jetzt habe ich erst recht noch eine ganz aufgeregte Zukunft zu erwarten. Ja, und dann ist noch was. Noch was. Was denn? Sagen Sie mir nur alles, Herr Goethe. Oh, du liebe Kathi. Du kommst mir alleweil lieber vor. Aber gut! Gleich ein Milli drauf, das kühlt. Was mir außerdem ist, das kannst du ja gar nicht beurteilen. Nicht wahr? Du hast noch niemanden umgebracht. Hm? Was wollt ihr denn nicht noch ein? Ja, wenn sich zum Beispiel einer aus Liebe zu dir was angetan hätte, na, dann wärst du doch seine indirekte Mörderin. Todgeberin, par distance. Gott sei Dank, so eine grimmige Schönheit bin ich nicht. Oh, Kathi. Du weißt ja gar nicht, was für eine liebe Kathi du bist. Aber geht's doch. Gleich wieder ein Milli drauf. So, jetzt bin ich wieder ein braves Bubi. Dass ich dir also sag, ich habe Visionen. Die Krankheit kennen wir nicht auf dem Land. Das sind Fantasiegespinste, in den Hohlgängen unseres Gehirns erzeugt, die manchmal heraustreten aus uns und sich krampusartig aufstellen auf dem Niklomarkt der Einsamkeit. Erloschene Augen rollen, leblose Zähne fletschen und die mit drohender Knochenhand aufreiben zum modrigen Grabesohrfeigen. Das ist Vision. Was die Stadtleute alles für Zustände haben. Wann's finster wird, sehe ich weiße Gestalten. Wie ist das möglich? Bei Nacht sind doch alle Küche schwarz. Ja, es ist eine Ochserei von mir. Habe ich ihnen absichtlich ertränkt? Nein. Und doch, Oliver, dieser schneeweiße Schlossergeist. Du machst da gar keine Vorstellung, wie schauerlich ein weißer Schlosser ist. So was müssen Sie sich aus dem Sinn schlagen. Sogar diese Milli erinnert mich. Wenn's nur ein bisschen kaffeebraun wäre. Aber weiß, das ist mein Abscheu. Na, geh, was ist denn das, ne? Der Brief hat mir ja alles an. Ich hab Frühstück. Es tun bei mir die Knechte im Vorhaus. Karte, glaub, du bist besessen, dass man den Kerl. Der Zahnweh hat. Der Zahnweh, da. Mit dem kleinen Baum, wo er den lieben Noah. Gleich alles wieder. Leider da mit der Mülle, da kommt Schreibzeit her. Der Herr Justitiarius, lasst sagen, die Herren sind schon da und der wird dann gleich da sein. Ah, ja, gut. Warte, wir gehen ihnen entgegen. Wem denn? Den lachen, nerven des seligen Herrn von Lippen. Des seligen Herrn von. So, schreien so. Nichts, nichts. Der lipsische Tod geht mir so zu Herzen. Er war so ein lieber, charmanter Mann. Ein herzensguter, vortrefflicher Herr. Ja, sie ist ewig schon, du mein. Ja, aber geh. Gott, die Welt an, nur ein weniger. Den Schaden wird die Welt verschmerzen. Ja, sie erlaubt. Aber halt das Maul, ich weiß besser, was er war. Er war ein Verrückter. Er war ein Zerrissener. Nicht wahr ist, er war ein ganzer Tag, darüber ist nur eine Stimme. Komm, Kathi, wir gehen und der bleibt da. Und die Herren irgendwas schaffen bei der Amtshandlung. Was ist das, Unwillen? Der redet schön über mich. Und ich muss mir das alles anhören und tun, als ob es gar nicht wäre. Da braucht man schon eine gehörige Portion Verstellung. Aber sie ist ja gar nicht so arg. Sie ist ja nicht so arg. Mein Trost ist, es gibt Situationen, wo die Verstellung eine noch weit schwierigere Aufgabe ist. Na? Es betrügt dann die Frau, es wird dann gesteckt von die Leid. Ha, Elende, jetzt nach zum Tod dich bereit! So möcht man ihr donnern, ins Ohr, in der Hitz, und ihr antun zehn Gattungen tot auf einen Sitz. Doch halt! Lieber nachspionieren ohne Gseis, sonst lacht's einem noch aus, sagt man hat keinen Beweis. Jetzt kommt's auf, putzt ins Zimmer, ich geh in die Visit. Soll eine Freundin mich einladen? Na ja, warum nicht? Ein Busserl, mein Herzerl, unterhalte dich nur. Schicht! so zu verstehen. Na, da gehört was dazu, sich so zu verstehen. Na, da gehört was dazu. Man redt mit einem Herrn, der kann Nutzen und Schaden mit dem sich zu verfeinden, na, das möchte ich kein raten. Sein Benehmen ist stolz, was er spricht, das ist so dumm. Den an Esel zu heißen, na, man gebert was drum. Doch halt! Für den Esel müsst teuer man büßen, lieber legt man sich ihm unter Tenig zu Füßen. Euer Gnaden, der um Weisheit und hoher Verstand geht mit hoch der Edelsinn stets Hand in Hand. Euer Gnaden streuen als Musterbild uns allen vor, sich so zu verstehen. Na, da kehrt was dazu, sich so zu verstehen. Ja, da kehrt was dazu. Ein Mann, der macht Musik, blast fleißig Fagott. Seine Frau, die schreibt Vers, man möcht kriegen schwere Not. Der Sohn patzt in Öl, Leut, wo habt ihr euer Hirn? Möcht man ihnen gern sagen, ihr tut's euch blamieren. Doch halt, man ist ja in die Tochter verliebt und die kriegt drei Häuser, wann's Elternpaar stirbt. Na, jetzt muss man dem Alten sein Blaserei loben, der Frau sagen, ja, sie stehen auf dem Parnas ganz droben. Und dem Lacke, na, sie sind ja eine Raphael-Natur. Sich so zu verstehen, da gehört was dazu. Sich so zu verstehen, ja, da gehört was dazu. Ich kann dir das. Man liebt eine Schwärmerin, jausend bei ihr. Sie bringt einem ein Milli und im Leib hat man Bier. Dann kommt's noch mit Erdbeeren, die sie selber tut pflücken. Man möchte ihr gern sagen, Kinder, da krieg ich ja's Zwicken. Doch halt! Das zerstört ja die Illusion. Der Schwärmerin's lieb muss man essen davon und ausrufen unter dem Schmerzensverbeißen. Ach, sieh doch die Taube, die Lämmer, die Weißen und der rosige Abend auf der blumigen Flur. Sich so zu verstehen. Ja, da kehrt was dazu. Ja, da kehrt was. Da. An dramatischen Künstlern wird mitgespielt, oft übel. Und dann hat man so Tage, wo man besonders sensibel. Man feint die ganze Welt an, sich selber am meisten. Nein, nein, in dieser Stimmung, nein, nein, da kann ich nichts leisten. Doch halt! Glaubst denn du Deug, dass das wen interessiert, ob er Unrecht dich kränkt oder sonst was touchiert? Es ist sieben, es wird aufgezogen, na jetzt renn auf die Szene. Ui, Jägerl, mein Trudel, ja die ist gar so schön. Ja, ich feier, ja, ich bin heut ein kreuzlustiger Bauer. Ja, sich so zu. Es ist nicht immer leicht, kann ich nicht. Also, man, ja, das ist ein neuer Schiff. Viertel, da ist. Also, da trinken wir noch ein Viertel. Also, so, wir singen auch noch eines und trinken. Wenn ich meinen Wein trink und dem Wiener Lied lausch, dann sag ich mir nie, ohne Rausch geht es aus. Dazu ein Zigaretterl von der Tabakregie, dann sauf ich auf Österreich und mein Automobil. Doch halt, Gendarmerie, Fahrzeugkontrolle, die Wagenpapiere, mein Rausch spielt keine Rolle. Es ist alles in Ordnung, sogar das Pickerl von heuer. Wir leben ja von der Benzin-, Tabak- und Alkoholsteuer. Haben's was getrunken, keine Spur, gute Fahrt, au revoir. Sieh ich so, also am sichersten fahre ich, weil ich meine 6 Vierteln hab. Anders geht's. Früher hieß es im Volksmund, der Hannes, der kann es. Jetzt bin ich der Banker des einfachen Mannes. Aber wie das so geht, wenn man redt als Prophet, der Herodes wie mein Kopf auf ein Silbertablett. Doch halt, geistert nicht längst ein Ruf durch die Landen, die Partei braucht einen Kopf, der Rest wäre vorhanden. Kommt nicht in Frage, nur am 1. Mai marschiere ich bescheiden am Rathaus vorbei. Ein Blärmerl im Knopfloch, ein rotes Stecktuch dazu. Dort vorbei zu marschieren, da gehört was dazu. Die Gewerkschaft hat gesagt, sie wird die Wirtschaft sanieren, die Arbeitszeit kürzen, die Arbeit halbieren. Ich find das genial und eine soziale Idee. Drum sing ich als Draufgab nur ein halbes Couplet. Die Musiker sind noch nicht so weit. Wenigst meine niedrige Wohnung zu betreten. Wir werden Sie nicht lange inkommodieren. So, nach nunmehr gepflogener Besichtigung des Schlosses wolle es den verehrlichen Plenotitolo Herrn Erben, ja, des verewigten Herrn von Liebst behiebsam sein, zur Beaugenscheinigung der Pachthöfe zu schreiten. Ach, stimmt, das ist schon darin bewiesen. Steffi! Steffi! Den Tisch in die Mitte stellt und den Sessel für den Herrn Justizier. Ja, oh, wer so gut ist, nicht übel! Gottel! Wächter Krautkopf, ihr könnt den morgenfälligen Pachtzins sogleich an die laut hier in Händen habenden Testament die neuen Gutsherren Sporner, Stiefler ja, und Wichser, Plenotitolo, ja, erlegen. Yes. Hey, Entschuldigung. Liest hier den Paragraphum Primum. Also ich bin gar nicht böse darüber, dass der Lipser Sumpfen ist, was? Auch nicht, bei Gott. Sein Spleen war unerträglich. Die passendste Grabschrift für ihn wäre, er war zu dumm für diese Welt. Entschuldigung. Es ist eigentlich erschreckend für uns, dass wir so als Freund haben. Kathi, meine Ohren kriegen den Stammkrampf. Sind das auch Menschen und denen haben Sie Ihr ganzes Vermögen? Ja, es war ja an dem Tag, wie ich mich habe erschießen wollen. So was ist denn, gib mir doch das Tiergeldlich vom Gesicht. Nein, das geht nicht. Mein Weisheitszahn zeigt sich jetzt immer miserabliger. Also vorwärts, schauen wir uns alles an. Ja. Oho. Oho. Ja. Ja. Oho. Oho. Ja, wo habe ich denn den Schlüssel? Wenn es den gnädigen Herrn vielleicht gefällig wäre, zuerst einmal die Wirtschaftslokalitäten ja zu besetzen. Kacke, Zeit, der Herrscher. Bitte, ich bin. Wo ist denn das Kind für uns herum? Wenn es den verehrlichen Plenotitolo-Herrn gefällig ist. Dann schauen wir uns mal da die Lokalitäten, was? Ich werde die Ehre haben, gleich unter den nächsten aufzufinden. Was steht denn dort heute mal auf dem Feuer? Ja. Geh den Herrn noch einmal schauen. Ja, Herr Graf. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit meinem Freund Luthammer? Na, eins weiß ich, wenn ich nur einmal auf die Welt komme, alles nur keinen Freund. Herr Grautkopf, Herr Grautkopf, er ist nicht da. Das ist gescheit. Also so. So betrauern die Erben einen Dahingeschiedenen. Na, den möchte ich sehen, dem da nicht der Gusto aufs Sterben vergeht. Aber halt. Diese Idee ist ja Gold wert. Na. Na, Batzner, meine lieben guten Freunde. Batzner, weil ihr ja gar so liebe gute Freunde seid. Über diesen Artikel werdet ihr euch wundern. So, so. Na, aber. So, den 19. Juni, am 20. bin ich ins Wasser gefallen. Am 19. war ich noch Mann und Bürger. Punkt um. So. So, jetzt. Jetzt ist mir um einige Zentner leichter ums Herz. Ja, ich werde den Augenblick, ich muss nur ein Licht holen. Aber du bleibst nicht drin! Wir müssen ja durch die drinnere Tür in den anderen Stall hinausgehen. Aber du Brüder, ja, du darfst nicht etwa glauben, dass ich den ganzen Tag rauskomme. Mit dem Lackerl Wein und dem Bisserl Schlügel. Aber nein, fürchte nicht, du wirst schon noch was kriegen. Für einen Freund ist deinem nichts zu viel. Also pass jetzt gut auf. Gib Obacht. In den Stall, wo ich dich gefunden habe, da sind drei Falltüren. Es ist ganz egal, in welche Falltür du hinuntersteigst, weil alle Türen von einem Köller in anderen sind offen. Verstehst du? Brüder, das trifft ich nicht. Du musst mich begleiten. Nein, ich hab ja keine Zeit. Mein Gott, mit dir habe ich aber viel Keierei. Was man für einen Freund tut, darf einem nie schwer ankommen. Also schau, dass du weiterkommst. In dein Keller wird's weiter keine Köpfen haben. Hä? Na? Du, ich nimm mir noch was mit. Was machst du denn? Ich nimm mir noch was mit. Ja, geht, du nimmst mir ja mein Bett weg. Na ja, du musst mich halt so behelfen. Der Kerl raubt mich völlig aus. Für einen Freund darf einem das Leben nicht zu viel sein. Keiner kommst! Gut. Ja, so erhabene Gefühle hat halt mancher Mensch keinen Sinn. Ich will der Erbschaft nicht zum Bauer werden. Ich verkaufe das Gut. Und ich behohe jetzt der Jagd wegen. Da habe ich, glaube ich, auch was reinzureden. Eigenmächtigkeiten leide ich nicht. Die Stimmenmehrheiten. Schau denn. Ich werde gleich zeigen, dass meine Stimme die ausgiebigste ist. Du hast die gar nicht zu zeigen, verstanden? Mir wird's jetzt gleich ein paar Grobheiten herauslassen. Ja, ja, ja, Mensch, genau die Plenotitolo, Herrn Erben. Ach was? Was? Wir wollen doch sehen, ob nicht vielleicht ein Paragraphus Testamente, die in Rede stehende, causam litis Scheiße. Ja, meinetwegen schauen Sie nach, aber das ist mir ganz egal, was da drin ist. Ich hab den Schlüssel schon unter den X gefunden. Was dann? Na, das ist aber sonderbar. Bitte, wenn Sie... Na, diesen Artikel, da habe ich ja früher gar nicht bemerkt. Die zärtliche Eier geworden vielleicht jetzt. Was? Was ist, Herr Justitiarius? Habe ich gesagt. Was? Was bedeutet dieser juridische Humser? Naja, da steht ja ein förmlicher Widerruf des Testamentes. Widerruf? Eigene Handschrift des Wohlseligen, unterzeichnet den 19. Juni, das hier ist alles richtig. Da es möglich ist, dass ich morgen mein Grab in den Wellen finde, ja, so erkläre ich obiges Testament für null und nichtig, ja, und ernenne zur Erbin meines sämtlichen Vermögens, sowohl im Baren wie in Realitäten, ja, nein, meines Pächters Peter Krautkopfs Nichte Katharina Walter. Die Karte? Was für eine Karte? Die Karte. Können wir da nicht prozessieren? Ja, prozessieren wohl. Aber drinnen steht am Ende der Advokat dabei. Der hier geschriebene Widerruf ist vollkommen recht. Der Herr Justitiarius ist der Mann, der das versteht. Meine Karte erbt universal. Das Mädchen ist hübsch, jetzt sogar schön. Wenn es mir gelänge, wenn ich die zu meiner Lady machte. Wenn ich mir ansetze, gehört die Karte und das ganze Gerstl mein. Viele Vettern haben schon ihre Mumen geheiratet. Und ich, Dummkopf, musste gerade vergangenen Winter die dritte Frau nehmen. Auf jeden Fall will jetzt die Karte von ihr. Ja, verstehen. Natürlich. Jetzt feines Gehör, lauscht hinterm groben Vorhang. Karte! Bin ich schon, Herr Vetter. Reizendes Wesen. Schönen Biss. Schatzel. Engel von der Schatz. Du meine Karte, du. Wann's den gnädigen Herrn beliebt? Von deiner Hand kredenzt muss jeder Trank zum süßen Nektar werden. Nektar? Ja. Da wächst keiner bei uns. So ein liebes Handel, das. Was meinst du, so stimmt gar nicht übel Zandes bei. Mistress Kitty. Du wirst gleich einen Schupfer bis London kriegen. Die elegantesten jungen Leute werden sich bemühen. Ich zum Beispiel, man sieht's mir nicht an, bin 45. Die 40 sind das schönste Alter für den Ehemann. Sehe nur besser in die 40. Bin schon 47. Schatz, du mein Hasenzapfi, du! Weißt du, was die Herren alle wollen? Schau mich an mit ganz halb verdrehten Augen. Na, die wünschen samt und sonders die reizende Plinotitolo Universalerbin des seligen Herrn von Lips zu ehelichen. Ja! Ja! Ja. Ja. Du, meine Kati, du ja. Bist es. Seine unbestreitbare Heeresexasse. Schau, da steht's geschrieben, ja, Schatzer. Ja. Du bist die Freund! Ja! Ich freue mich mit dir. Und ich möchte mich mein ganzes Leben mit dir freuen, du mein Auge. Wo ist der Steffi? Ich muss mit dem Steffi reden! Steffi! Ja, aber ich muss ihm sagen! Ja, Der war schon früher so, ich möchte nicht raten, in den Kerl verliebt zu sein. Wo ist der Schöpfer? Mein Hausmittel in die Limbe auszutreiben. Also beim Herrn erkennen Sie nur der Voll. Den Stempel auf so! Halt, halt! Was ist Karte? Meine Herren, was sagt Ihnen denn? Dass ich in den Steffel verliebt bin. Du willst mir so eilig dein Glück verkünden. Das hat einen ganz anderen Grund. Muss man denn gleich in jeden Steffel verliebt sein, wenn man ihm was zu sagen hat? Also nicht? Nicht. Es steffelt sich also nichts in deinem Herzen. Könnte mir nicht einfallen. Ist denn was Schönes an ihm? Diese tölpelhafte Haltung. Keinen aufrichtigen Blick. Dieses Kopf hinunterstecken. Ja. Einmal wie ein Bulldog. Mir kommt da auch Kralabatschert vor. Das habe ich alles auch bemerkt. Wie können Sie mir so einen Gusto zutrauen? Nur kein Verschmack. Oh, verzeihen. Ich habe dir also Unrecht getan. Ich muss alles anwenden, dass Sie mir nicht über den armen Herrn kommen. Meine Herren. Ja. Um Ihnen einen Beweis zu geben, ja. Kündige ich Ihnen allerseits an, ja, dass ich mir noch heute meinen zukünftigen Weg. Charmant, ich bin der Glückliche. Könntest du undankbar sein für alle Wohltaten? Undankbar? Das soll mir kein Mensch nachsagen. Dann hätte ich also Hoffnung. Der geniert mir am wenigsten und muss mir helfen, dass ich die anderen loswär. Ich will noch nichts verraten, aber es hat stark den Anschein. Man kann nicht wissen, Herr Vetter, was geschieht? Glücklichster aller Brautköpfe. Was ist denn los, mein Herr? Was war die? Na, ich bin neugierig, ob Sie was ausrichten, die Plenotitulo-Herren. Hindert, wenn man die das Maro abspritzt, die Kuh. Ich lasse Sie keinen Augenblick. Halt! Was ist denn? Was ist das? Was? Ketter nicht! Wahnsinniger Herr! Er untersteht sich, sich zu vergreifen! Sie unterstehen sich, sich zu verehrlichen! Sag sie mir gut! Ich sag's mir böse! Er macht es mir zu drohen! Sie wagen es zu lieben! Geht dich das was an? Heiraten, Gräß! Was ficht dich an? Gräß! Bin ein richtiger Mann! In den besten Jahren! Na ja. Das werden wir gleich sehen. Ist ja sehr gut für dich, wenn du rüstig bist. Hm? Also das liebe Rasen tut, da muss man andere Seiten aufziehen. So, da. Wart! Pachter! Deine Seele wird jetzt gleich ihren irdischen Pachthof verlassen. Steffi. Was denn? Gewissenloser Steffi. Du bist meine Altersschwäche missbraucht. Aha, auf einmal ist er alt und schwach. Warum denn, du rüstiges Bräutigammerl, du in deinem besten Jahr? Das Jahr ist dein schlechtestes, denn es enthält deinen Todestag. Nein, muss man noch geben. Was? Steffi, sag mal nur, was du willst. Sie werden die Kathi nicht heiraten. Gut. Heirat's andere. Die anderen dürfen es auch nicht heiraten! Dann wirf sie hinaus, die anderen! Nö, das ist ihr Geschäft. Sie sind der Herr im Haus und darum befehle ich ihnen. Gut. Ich sag, du lässt sie hinauswerfen. Auf meine Verantwortung. Ja. Gut. Siehst, Stefan, es kriegt alles, was du sagst. Na, Freddy, wie ihr schafft. Schaffst du noch was, Steffi? Nein, sonst nichts. Also dann. Papa! Steffi! Ich glaube gar nicht, er hält mich für einen Narren. Naja. Weit gefehlt hat er nicht. In meiner Lage, da wäre das Gescheitbleiben ein Mirakel. Also, so redet die Kathi über mich. In dem Augenblick, wo ich hier alles Vermacher bin. Tölpel. Krallerwatscher. Bulldog. Diese Äußerungen hat sie auch gemacht. Nein, nein, nein, das ist zu arg. Meine Söhne, wenn ich noch einmal stirb, dann vermache ich alles dem taubstummen Institut. Diese Erben können einem doch nichts nachsagen. Naja, so leid wie die Kathi und meine Erben, die muss es auch geben. Es muss ja ein Unterschied sein unter die Menschen. Das lässt sich ja die Welt nicht streitig machen. Es ist ja eine ihrer famosesten Eigenschaften, dass euer Handleid herumgehen auf ihr. Zwei haben miteinander gehabt einen Streit und hassen sich bitter seit dieser Zeit. Es redet keiner, schimpft keiner, doch liest man den Pick nach 20 Jahren noch ganz frisch in die giftigen Blick. Zwei andere, die schimpfen sich Spitzbub, Filou, Betrüger und Lump, Gott weiß was noch dazu. Da zahlt ein Vermittler, ein Champagner, Butteli, beim dritten Glas lächeln die Todfeind schon Säli, beim vierten schluchzt jeder, Freund, ich hab gefehlt. Schon gibt es heuer allerhand Leid auf der Welt, so gibt es heuer allerhand Leid auf der Welt. Ist fröhlich, ohne sich viel genieren. Sie lacht mit, wenn die hören, so was Lustiges, die schrieren. Und da stund sich aber wer, sie nur zu nehmen beim Kinn. Na, der darf schauen, dass er fortkommt, sonst hat er eine drin. Ein andere schlagt auch mal nieder. Oh Gott, wie so ein Mannsbild nur anschaut, so wird's feuerrot. Sie lacht nicht, sie redet nicht, sie flüstert nur scheich. Aber wie mir ja die Hand drückt, erwidert sie's gleich und sagt verschämt, ja, wenn man sie wohin stellt. Ja, so gibt es heut allerhand Leid auf der Welt. So gibt es heut allerhand Leid auf der Welt. Geht einer um meine aus dem Wirtshaus, ach schau, der traut sich nicht dort zu bleiben, sagen die Freund wegen der Frau. Ja, der Frau zu lieb geschieht's, allerdings antwort er, trotzdem aber weiß man, er ist aus der Herr. Andra, der haut mit der Faust auf den Tisch, wie die Weine einer Muxe, mach gleich kriegt sie Wisch. Ich bin rein Tyrann, da verschlagt's ihm die Stimme. Im Spiegel hat er's gesehen, steht sein Weib hinter ihm. Drauf lasst sich beim Ohrwascher heimführen, der hört. So gibt es heuer allerhand Leid auf der Welt. Ja, Mama, ich komm hier schon, ich bin hier schon drauf. Die Natur ist ein Segen für die Bundesparteien. Sie marschieren Arm in Arm, jetzt als Tierschutzverein. Vom politischen Sumpf in die rettenden Auen. Als Viecher verkleidet haben sie unser Vertrauen. Manch Minister braucht sich nicht erst zu maskieren. Einer kann auch schon World Wide Fund buchstabieren. Und im Prinz Philipps Namen ruft er aus, hohes Haus. Solang wir regieren, stirbt die Tierwelt nicht aus. Es kommt nur drauf an, welche Viecher man wählt. Na so gibt es heuer allerhand Leid auf der Welt. Thank you. man kann ihm nichts tun. Ist bekannt als sehr fromm und natürlich immun. Ich geh jetzt zum Gericht, zeig mein Vorgänger an. Sag, dass er ein Lump ist, nur Beweis hab ich kann. Dafür hab ich einen Zeugen, ich sag nicht, wer es ist. Der sagt nur der Zeitung, was das Gericht so gern wischt. Das erhält manche Freundschaft und geht die Sach schief. Vor ich geh ich zum Theater und spiel den Tartüff und gastier in Mallorca, wo man viel von mir hält. Ja, so spekulieren mit aller Hand lädt auf der Welt. Meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Wer anderes gehofft hat, soll aufpassen, ja? Die Geschichte mit der Offenbeck war direkt ein Witz. Ich bin ja auch reingefahren, sofort, wie der Blitz. Meinen Rat gebe ich gern, das habe ich immer gesagt. Aber Vorsicht, ja, Vorsicht, was man mich fragt. Ein paar Herren werden es sehr bald viel billiger geben. Und mein Kronprinz ist, höre ich, noch immer am Leben. Und mein Bart, der bleibt stehen, bis Atomstrom gibt. Geld? So rasieren sich heut. Kompliziert, liebe Freunde, ist unsere Zeit. Es ist aus mit den Solos, jetzt tanzen wir zu zweit. Und weil es für zwei schwer ist, sich im Gleichklang zu wiegen, müssen wir fleißig Koalitionstango üben. Sinovac, komm, gib mir einen Schmatz an meinen Armen. Bin ich die Karne? Stegerlein, sei du mein Negerlein, mein kleiner Brauner, ganz allein. Sino ab, dein Auge wird trüb und blass, du denkst am Partnertausch. Bitte nimm Liebesrausch. Nein, Fredilein, lass mich jetzt nicht allein. Ich fürcht vom Bock mich so, weiß nicht wieso. Politische Tanz auf dem blanken Parkett, ja, das klingt so harmonisch, aber spülen dann das nicht. Im Osten, im Westen, ja sogar in der Schweiz, haut einer dem anderen das Hackel ins Kreuz. Nur beim Kassieren sind sie einig, denn da geht's ja ums Geld. Na ja, so regieren uns euer Handlein auf der Welt. Thank you. Mein gnädiger Herr Goethe ist nirgends zu finden. Die Stadtherren verfolgen mich überall. Da hoffe ich doch, werde ich Ruhe haben vor ihnen. Ich glaube, Gott, richtiger ist. Da bleib, mag ich nicht fort, kann ich nicht. Das ist die schönste Lage. Oh, Herr Goethe! Na, endlich! Ach, du bist da. Oh, Herr Goethe, das war recht gescheit von Ihnen, dass Ihre habsüchtigen Freunde enterbt haben. Ah, ja. Ach so, ja. Naja, wenn du es nur gescheit findest. Oh, Herr Goethe, jetzt muss ich Ihnen aber geschwind meinen Plan anvertrauen. Mhm. Ja, hast recht. Vertrauen es nur an. Vertrauen es halt an, bitte. Dass der Vetter Krautkopf noch halbwegs ein Mann ist, dem man so halb aus Dankbarkeit, halb aus Neigung für einen Ganzen nehmen kann. Na, und weil heute und da schon einmal, etc., etc. Na komm, warum traust du dich denn nicht heraus mit dem angenehmen Vertrauen? Aber Herr Goethe, wer sagt Ihnen denn, dass ich den Vettern will? Ich betrachte den Vettern als einen Vattern, weil ich keinen Vattern, sondern einen Vettern habe. Oh. Also haben wir eine jugendliche Inklination. Na ja, komm, vertrau es nur an. Wo, unter welchem Militär dient er? Wo muss er denn losgekauft werden? Es steht ja alles, das Vermögen ist ja da, du bist der Erbin. Oder ist er vielleicht gar desertiert? Willst ihn nach? Heirat mit Namensveränderung in der Schweiz oder ohne Namensveränderung, Vereinigung in die Vereinigten Staaten, das geht ja alles. Das Vermögen ist ja da, du bist der Erbin. Sie glauben also, ich wäre in einen jungen, lüftigen Burschen verliebt. In keinen Alten und in keinen Jungen. Du hast aber doch gesagt, du hast einen Plan. Ja, einen Plan habe ich freilich. Ich nehme all ihr bares Geld, verkaufe ihre Häuser, ihre Güter, dann petschiere ich das Ganze ein in einen großmächtigen Brief. Den schicke ich ihnen dann nach, dass ihnen recht gut geht im Ausland. Das ist mein Plan. Das wolltest du? Naja, aber wen heiratest du dann nachher? Niemand. Niemand? Gefällt dir gar keiner? Hat denn die ganze Welt ein Bulldog-Maul? Oder kommt dir unser ganzes Geschlecht krallerwatschig vor? Ich glaube gar, sie haben gehorcht, wie ich über ihnen losgezogen habe. Aber da müssen sie auch bemerkt haben, dass das nur aus Besorgnis um ihn geschehen ist. Ja, ich habe es aber nicht bemerkt. Müssen Sie nicht böse sein, Herr Goethe. Sie merken überhaupt vieles nicht. Kathi? Katharina? Katharina, eine Bemerkung würde ich für mein Leben gern machen. Welche denn? Und ich bemerke wirklich einen verstohlenen Blick, ein klopfendes Herz, einen wogenden, oh Gott. Ich traue ihn mir nicht aufzulösen, diesen Rebus. In meinen Jahren blamiert man sich zu leicht und verschmerzt Blamagen zu schwer. Wo ist denn der freche Kerl? Da ist er, der freche Bursche! Der frechste Krautkopf hat uns deine Post schon ausgerichtet! Aber Mäßigung, meine Herren! Jetzt werden wir dir eine Katschutscha einstellen! Und unsere Rettgärten werden die Kastanien sein! Infame! Na, was ist denn? Freund Lips. Du lebst? Ja, ich lebe. Meine undankbaren, heuchlerischen, jämmerlichen Freunde. Verzeih. Wir konnten nicht wissen. Ein unbedachtes Wort. Lipsius Redivibus. Euer Gnaden erlauben, dass ich mich von derer Identität überzeuge? Lassen Sie mich raus, ja. Ich will von der Welt und Ihren Faxen. nichts mehr wissen, ich zieh mich zurück in eine stille, reizende Verborgenheit. Na, still kann diese Verborgenheit allerdings werden, aber reizen quod nego. Wie meinen Sie das? Auf Hochdienern selben lastet die Inkulpation einer Schlosserersäufungsinsicht. Weshalb ich mich derer viel werter Person versichern muss. Sie, Sie, was erlauben Sie? Ich handle hier! Amtlich, verstehen Sie, nach höherenortiger Instruktion. Ich bin unschuldig. Mein Gegner, der ist zufällig ertrunken. Diesfalls wird Ihnen eine Beweisführung obliegen, welche nach den absichtsverratenden Worten des Testamentswiderrufers, die da lauten, da es möglich ist, dass ich morgen mein Grab in den Wellen finde, dass ich einer bedeutenden Schwierigkeit erfreuen dürfte. Bedankte Leute! Famulin! Was tue ich jetzt? Dieses Tor da ist von außen zu verrammeln. Die Bauern müssen von draußen Wache halten. Sein Tunig, der fette Krautkopf muss in den Rücken. Hoch die Selben werden ewigst bemerken, dass sie in der Fluchtversuch vergeblich werden. So, meine Herren, wir lassen den Plenotitolo Gefangenen alleine. Kommen Sie. Wie geschieht mir denn? Ich war so selig. Ich habe gar nicht nachgezählt, im wievielten Himmel das ich war. Aber nur einen Augenblick bin ich in die Wolken geschwebt, jetzt stehe ich wieder da mit Aussicht auf jahrelanges Sitzen. Der Abstand ist zu groß. Paradies und Untersuchung, Kathi und Kerker, Liebe und Kriminal. Das ist Eiswassersturz im russischen Dampfbad des Geistes. Wie beidelt was? Und weil ich allein bin, kann es nur das Fieber sein. Es wird Abend. Licht und Wärme gehen dem Übeltäter immer zugleich aus. Wie es dämmert, fängt das unheimliche Frösteln an. Die Seele eines Verbrechers ist eine Nachteule. Beim Tag ist sie stumpfsinnig, aber wenn's dunkel wird, da flattert's auf und mit der Finsternis wächst die Klarheit ihrer Katzenaugen. In jedem Winkel eine bleiche Gestalt und dort und da. Dort ist! Nein. Nein, nein. Es ist ja nur ein Rechen und ich hab schon gedacht, es ist sein Geist, der mich zur Rechenschaft zieht. Oh, wenn die Leute wüssten, was es heißt, einen Schlosser ertrinken, es ließe es bis wieder bleiben. Mir scheint gerade die Laterne geht aus, das fördert man noch. Stock an, was ist denn das? Ein eiserner Ring. Eisen. Unheimliches Metall. Für einen, der Anspruch auf Ketten hat. Aber das ist ja, mir scheint klar, da komme ich ja in einen Keller hinab, da kann er mich verstecken. Alte Fässer, neue Erdäpfel, vergebliche Durchforschung, Kathi um Mitternacht, vielleicht unterirdischer Gang, Rettung, Freiheit, die ganze praktische Romantik liegt da vor mir auf einen Blick. Oh, das schaut schauerlich aus. Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe. Aber was sein muss, muss sein. Da drunter sein Geist. So deutlich habe ich die Gestalt noch nie gesehen. Yes, verfolgt mein Blut! Mit dir! Warte, Erde, ich werde dich lehren, Kobolde heraufzuschicken. Haben wir denn dann auf der Oberfläche so schon Schauerliches im Überfluss? Der Angst, der Bedeutung, mit dir! Ich hab doch nur einen umgebracht. Wozu denn diese grässliche Multiplikation? Aber, was? Todes! Was Todes gehört unter die Erd? Der ganze Erdboden ist unterminiert. Die Schlosser schießen wie die Spargel in die Höhe. Das halt aus, wer will. Ich kann nicht mehr bei der Kraft meines Innern. Ich bin tot. Ich soll leben, ihr Dummköpfe. Ich hab keine Zeit. Ich bin gerade mit dem Tod beschäftigt. Hobian, wo ich kann? Hobian, gnädigen Herrn, wo ich kann? Da ist er! Ja. Dann hat die Leute zu Fieber gerufen, ich verworfener Grobian, gestatten euch morgen, dass ich Ihnen im zerknirschtesten Triumph aufs Schloss hinauftrug. Halt, Ihre Gnaden gehören der Justiz! Ja, aber seine Gnade ist unschuldig, das wäre ich gleich. Dann der Schlosser ist nun einmal tot! Wer hat Ihnen das gesagt? Der gnädige Herr! Ja, Gott, nein! Hau mich um ihn! Der gnädige Herr ist tot! Ja, wer hat denn dir das gesagt, der gnädige Herr lebt? Lass nicht! Nehmen Sie mich! Ich will lieber ein Gefangener als ein lebendig Begrabenes sein. Der Schlosser, er ist ein es. Er ist nicht ersoffen. Der gnädige Herr, er ist nicht tot. Nein. Lieber Ermordeter. Ich auch nicht. Herr ungebrauchte Knoten. Nur einer ist tot, dann hat auch keiner den anderen umgebracht. Der Kriminalfall zerfällt in nichts. Nichts. Wirst du unseren Glückwunsch verschmähen? Nein, ihr könnt sehr viel zu meinem Glück beitragen. Oh, sag nur wie? Speak! Wenn ihr euch auf der Stelle zum Teufel schert, please. Jetzt nicht mehr dein Nebenbuhler. Nimm deine Witwe samt deiner reichen Aussteuer von mir. Die Aussteuer nehme ich. Und kauf mir ein Schlosser Querb, aber für die Witwe danke ich. Mir ist die ganze Mathildenlieb vergangen. Und in mir ist eine Kathi lieb erwacht. Kathi, hier steht dein verliebter, Verlobter. Hier steht meine Braut. Aber Gott! Seine Braut ruft alle. Wie war?